Disziplin 4. Sich gegenseitig in die Pflicht nehmen. Jederzeit. In besonders effektiven Teams kommen die Leute häufig zusammen. Jeden Monat, jede Woche oder sogar jeden Tag, um über ihre Verpflichtungen Rechenschaft abzulegen, das Scoreboard zu besprechen, Probleme zu lösen und herauszufinden, wie sie sich gegenseitig unterstützen können. Wenn nicht jeder im Team die ganze Zeit über alle anderen in die Pflicht nimmt, wird der Prozess am Ende tot sein. Bürgermeister Rudolph W. Giuliani, dem gemeinhin die Renaissance von New York zugeschrieben wird, hielt morgens regelmäßig Meetings mit seinem Stab ab. Die Idee war, wirklich an jedem Tag Rechenschaft über die Fortschritte bei den Schlüsselzielen abzulegen. Trifft ein Team sich nicht mindestens einmal in der Woche zu solchen Besprechungen, kommt es leicht vom Kurs ab und verliert den Fokus. Ein Team mit Selbstbefähigung wird sich also durch häufige Zusammenkünfte dieser Art fokussieren und immer wieder neu fokussieren. Solche Besprechungen sind anders als die typischen internen Meetings, bei denen die Leute über alles Mögliche reden und es gar nicht abwarten können, endlich wieder zu ihrer wirklichen Arbeit zurückzukehren. Der Zweck einer effektiven Verantwortlichkeitsbesprechung ist das Voranbringen der Schlüsselziele. Die entscheidenden Charakteristika solcher Besprechungen sind: den Status schnell überprüfen, Triage-Berichterstattung, dritte Alternativen finden, den Weg freimachen. Den Status schnell überprüfen, Triage-Berichterstattung. In der Ambulanz von Krankenhäusern hängt oft ein großes Schild, auf dem etwa steht: die Reihenfolge bei der Behandlung richtet sich nach dem Schweregrad, nicht nach dem Zeitpunkt des Eintreffens. Das medizinische Personal führt einen Triage genannten Prozess durch, bei dem die Patienten nach der Schwere ihrer Erkrankung oder Verletzung sortiert und behandelt werden. Deshalb muss ihr gebrochener Arm warten, während die Ärzte sich um jemanden mit einer Hirnverletzung kümmern, auch wenn sie zuerst da waren. Bei der Triage-Berichterstattung spricht jeder kurz über die entscheidenden Punkte und stellt die nicht so wichtigen für später zurück. Man konzentriert sich auf die Schlüsselergebnisse und die Hauptprobleme. Das bedeutet nicht, dass nur dringende Dinge besprochen werden. Es bedeutet, dass nur wichtige Dinge besprochen werden, auch wenn manche von ihnen nicht dringend sind. Dritte Alternativen finden. Bei effektiven Verantwortlichkeitsbesprechungen gibt es eine intensive Fokussierung darauf, wie die Schlüsselziele erreicht werden können. Das Grundprinzip lautet hier: um Ziele zu erreichen, die wir noch nie erreicht haben, müssen wir Dinge machen, die wir noch nie gemacht haben. Das bedeutet, dass wir ständig nach den neuen, besseren Verhaltensweisen suchen, die uns zum Ziel bringen werden. Deshalb müssen wir dritte Alternativen finden. Handlungsweisen, die besser als meine und ihre sind, das Produkt unseres gemeinsamen Nachdenkens. Bedenken Sie dabei, dass wir Synergie nur schaffen, indem wir unsere Vielfalt, die Unterschiede zwischen uns, respektieren. Das heißt, die individuellen Unterschiede im Kontext von Einheit im Hinblick auf das Leitbild, die Werte, die Vision und die absolut wichtigen Ziele. Den Weg freimachen. Effektive Führung besteht zu einem großen Teil darin, Hindernisse aus dem Weg zu räumen und die Ziele und Systeme so auszurichten, dass andere ihre Ziele erreichen können. Bei einem wirklich auf einer Gewinn-Gewinn-Leistungsvereinbarung beruhenden Prozess erklärt der Manager sich bereit, den Weg freizumachen, die Dinge zu tun, die nur er tun kann, um es den Leuten zu ermöglichen, die Ziele zu erreichen. Natürlich macht nicht nur der Manager den Weg für andere frei, sondern das ist die Aufgabe von allen. Bei effektiven Verantwortlichkeitsbesprechungen hört man daher: wie kann ich Ihnen den Weg freimachen? Oder: ich schlage mich gerade mit einem Problem herum und brauche Hilfe. Oder was können wir tun, um ihnen zu helfen, das zu schaffen?